Abschnitt 18 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sturm. Das Lesen stundenlange durch die Nacht hat mich um Müdesein und Traum gebracht. Ich höre das Geziefer in den Dielenbalken nagen und draußen Bäume an das Fenster schlagen. Die staubige Enge schnürt den Atem ab. Das Blut kommt aus dem trägen Trab gleichgültiger Luft heraus. Ich muss wen hassen und mit den Fäusten fassen. Die Türe springt, das Dunkel faucht mich an. Wir kämpfen aufgebäumt, Mann wider Mann. Kein Sturz soll mich zu Boden rückwärts biegen. Ich bin so schön im Schwung zu fliegen. Die Stadt zu überfliegen, die sich feige duckt und wieder Hieb und Härten sich nicht muckt. Die, eingelullt von hohlen Steinextasen, nicht fühlen will, wie Wald und Elemente rasen. O, schwänge sie mit hochgezogenen Knien, sich auf mit mir, hell vor mir her zu fliehen. Gewaltige Flucht aus den begrenzten Meeren der Häuser, heil den Rücken euch zu kehren. Ihr seid nicht wert, von uns bewohnt zu sein, noch euer Herz ist rotgetünchter Stein. Die Straßen gähnen bissig auf an jedem neuen Morgen und zeigen Uhren, stolpernd über Sarg und Sorgen. Nur diese eine Nacht sei steile Rebellion, schwill an zum Glockenton, was haltlos ist, Zerfall, was starr ist, Flute, wie alle Christi Blut und Gottes rote Rute. Ende von Sturm, aufgenommen von Margot.